Karamba, was los? Jappa, jappa, du, schlecht gelaunt, immer stoned. Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Lass den Rest hinter mir. Lass den Rest hinter mir. Marschier auf dem Beat, wer zum Teufel seid dir? Wer zum Teufel seid dir? Wer zum Teufel seid dir? Wer zum Teufel seid dir? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel seid ihr? Wer zum Teufel seid ihr? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel seid ihr? Spiele das Spiel, verfolge mein Ziel. Hebe mich auf den nächsten Hit, bis ich in Venedig sitz. Die anderen gucken ekelig, weil sie sich nur schämen, Bitch. Leben diesen Scheiß nicht, mein Direktor hat noch Wut auf mich. Mach ihnen was vor, sie machen nach. Bleib immer noch stoned, abgefahren. Komme nicht klar auf meine Art. Gib dir einen Schlag auf deinen Arsch. Coca-Cola auf Eis gebracht, der Beat läuft geisterhaft. Denke Gedanken, wie dieser Scheiß hier klappt. Hab die alte Leier satt, dass in dieser Stadt nichts klappt. Hebe mein Glas, rechne mit alten Bekannten ab. Ay caramba, was los? Jabba, jabba, du, schlecht gelaunt, immer stoned. Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Lass den Rest hinter mir. Lass den Rest hinter mir. Marschier auf dem Beat, wer zum Teufel seid dir? Wer zum Teufel seid dir? Wer zum Teufel seid dir? Wer zum Teufel seid dir? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel seid dir? Wer zum Teufel seid dir? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Yes. Wer zum Teufel seid dir? Reinste Enttäuschung. Vergangene Zeit hat nunmehr keine Bedeutung. Mach mein Ding, nur noch alleine, eingebildetes Arschloch. Du bekommst keine Antwort, ab sofort seid ihr vogelfrei. Grünes Obst, ich kiff mich high. Knack es bis zum Limit hoch, bringe die Basie mit zur Show. Ziehe den Hit von der Bon hoch, ob Rap oder Gras, alle schon klot. Rapper schieben Auge, oh no. Rap-Phänomen seit Agro Berlin, an mich rankommen werden sie nie. Denke Gedanken, wie dieser Scheiß hier klappt. Hab die alte Leier satt, dass in dieser Stadt nichts klappt. Hebe mein Glas, rechne mit alten Bekannten ab. Ay caramba, was los? Jabba, jabba, du, schlecht gelaunt, immer stoned. Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Lass den Rest hinter mir. Lass den Rest hinter mir. Marschier auf dem Beat, wer zum Teufel seid dir? Wer zum Teufel seid dir? Wer zum Teufel seid dir? Wer zum Teufel seid dir?